Live aus der Kolumbia-Halle. Wir sind mal direkt in die Halle rein. Die füllt sich ja langsam. In gut einer halben Stunde wird es hier losgehen auf der Bühne. Was wir in der ganzen Woche, wo wir zusammen mit euch gefeiert haben, noch nicht gemacht haben. Noch nicht ein einziges Mal, wenn es schon 25 Jahre Fritz heißt. Wir haben diesem Sender ja noch nie ein Geburtstagsständchen gesungen. Ich dachte, wir machen das jetzt. Hallo zusammen! Hallo! Ja, auch hier da oben auf dem Rang. Hallo! Hallo! Wir haben tatsächlich die Musik ausgemacht. Hallo! So, wir singen jetzt zusammen einfach einmal diesem Sender ein Geburtstagsständchen. Das haben wir noch nie gemacht die Woche. Ich zähle ein, okay? Okay. 3, 2, 1. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Gleich geht's los hier live.